Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Schön zu sehen. So, am Anfang möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tema Göksu und ich bin Assistentärztin in dieser Station. Okay. Frau Doktor, ich bin etwas schwerhörig. Ich bin schon über 80, deswegen müssen Sie mal etwas lauter sprechen. Ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Können Sie Ihren Namen noch mal sagen? Okay, mein Name ist Sema Göksu. Und ich bin Assistentärztin in dieser Station tätig. Und ich Okay. würde gerne mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Gut, Sie Frau Dr. dabei? Göksu. Ja, ich bin einverstanden, Frau Dr. Göksu, ja. Okay, gut. Und wenn Sie Fragen haben oder nicht verstehen, bitte Sie mir Bescheid geben und dann machen wir eine kurze Pause und dann ansonsten weitermachen, okay? Alles klar, Frau Doktor, ja. Haben Sie ein bisschen Nachsicht mit mir? Wie gesagt, ich bin alt und höre nicht so gut. Okay, ich verstehe, okay. Und zuerst möchte ich mich Ihnen Ihre Personaldaten sprechen und dann sofort möchte ich mit Ihnen Ihre aktuelle Beschwerde sprechen. Okay, einverstanden. So, wie ist Ihr Name? Name ist Berthold Brecht. Wollen Sie auch meinen Personalausweis sehen oder reicht das, wenn ich so sage? Nein, ich möchte sagen, können Sie Vorname und Nachname buchstabieren, langsam buchstabieren. Aha, ja, also Vorname ist Berthold, schreibt sich B-E-R. T-H-O-L-D, Berthold. Nachname ist Brecht. B-R-E-C-H-T, Brecht. Okay, gut. So, wie alt sind Sie? Ich 80? bin ja dieses Jahr 80 geworden, habe einen runden Geburtstag gefeiert, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Frau Doktor. Und wann wurden Sie geboren? 5. Mai 1943. 5. Mai. 900? 43. 1943. Okay. Wie groß sind Sie? Oh, ich war mal früher 1,80 Meter. Aber wie groß ich jetzt bin, weiß ich nicht mehr. Ich bin bestimmt geschrumpft. Okay. So, wie wiegen Sie? Ungefähr 72 Kilogramm. Okay. So, was würden Sie uns? Ja, Frau Doktor, sind mehrere Sachen. Wo fange ich am besten an? Und zwar bin ich auch zum Hausarzt gegangen heute und der hat gesagt, ich soll dann auch ins Krankenhaus gehen. Ich fühle mich nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Also ich bin körperlich nicht mehr so fit. Das geht seit, muss ich sagen, einigen Monaten. Ich habe es auch immer zurückgeführt. Ich hatte in den letzten Monaten auch viele Infektionen gehabt. Also ich hatte 3, 4 Mal Grippe gehabt. Und da bin ich jetzt nie so richtig fit geworden. Ich habe immer gedacht, es wird noch besser, aber das bleibt so. Was ich auch noch habe, sind ja, der Hausarzt sagt, das sind Lymphknoten, das sind Knoten am Hals, die ich hier gespürt habe, auf beiden Seiten. Und was habe ich noch dem Hausarzt erzählt? Also, ich habe ein bisschen Juckreiz, das hatte ich früher auch nicht. Und ich kriege leichter blaue Flecken, das habe ich ihm noch gesagt. Also, wenn ich mich stoße, habe ich dann gleich so blaue Flecken. Das war früher auch nicht so gewesen. Und das waren so die wichtigsten Sachen. Und der Hausarzt hat letzte Woche bei mir Blut abgenommen und dann sagt er, ja, ich müsste ins Krankenhaus, weil an den Blutzellen stimmt nicht, da stimmt etwas nicht. Also ich hätte zu wenig rote Blutkörperchen, also Blutarmut und noch ein paar andere Sachen noch. Das sollte abgeklärt werden, hat er gesagt. Okay, Ja. so. Was ich auch noch vergessen habe, also vor 4 Wochen hatte ich auch eine Gürtelrose gehabt. auf der rechten Seite. Rechte Seite, wie bitte? Hatte ich Ich eine kann. Gürtelrose? Okay. Ja. Seit einigen Monaten, sagen Sie, Ja. so 2 Monaten, 3 Monaten oder? Sie meinen jetzt diese Schwäche, körperliche Schwäche, oder was Ja, meinen? körperliche Schwäche und 3 und 4 Mal Infektionen gehabt. Also ich kann Seit. es nicht ganz genau sagen, Frau Doktor, weil ich hatte halt, also ich muss sagen, seit dem Winter habe ich, na, dieses Jahr, seit dem Winter habe ich viele Infektionen gehabt, also so viel wie noch nie. Und seitdem habe ich mich auch nie richtig erholt. Es war mal immer besser, aber nicht ganz gut. Also ich kann sagen, seit halt einem halben Jahr bin ich körperlich nicht mehr so wie früher. Okay. Sie haben Schwäche und haben Lymphknoten schwollen, ja? Ja, der Hausarzt hat gesagt, es wären Lymphknoten am Hals, ja. Und Juckreiz haben Sie? Das habe ich ihm gesagt, ja, dem Hausarzt, ja, das habe ich auch. Seit einigen Wochen habe ich das jetzt. Okay. Haben Sie bemerkt beim Stuhlgang Blut oder? Blut habe ich nicht gemerkt, aber der Stuhlgang ist ein bisschen anders als früher. Also früher hatte ich also regelmäßig Stuhlgang, so jeden Tag eigentlich. Jetzt habe ich manchmal so alle 2, 3 Tage keinen Stuhlgang. Also es hat sich ein bisschen geändert vom Stuhlgang her. Ist auch nicht mehr wie früher. Das war Durchfall oder Stockung? Also eher jetzt, dass ich da Verstopfung hatte. Also da nicht jeden Tag, sondern halt alle 2, 3 Tage erst Stuhlgang bekommen habe, was früher nicht der Fall war. Und haben Sie Probleme beim Waslassen bemerkt? Nö, also das Übliche, also ich habe seit vielen Jahren, da habe ich, muss ich nachts 1, 2 Mal raus, aber da war ich auch beim Urologen gesagt, die Prostata ist vergrößert. Und hat sich aber seit den letzten Jahren eigentlich nichts geändert. Also ich muss immer 1, 2 Mal nachts aufstehen zum Wasser lassen. Okay. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich jetzt aktuell nicht. Also als ich die Infektion hatte, hatte ich auch mal Fieber gehabt, aber jetzt nicht. Wie ist Ihr Appetit? Vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber ich habe nicht abgenommen. Also ich habe mein Gewicht gehalten. Aber es ist weniger als früher, muss ich sagen. Ja. Appetitlosigkeit. Haben Sie ist Ihnen übel oder schon einmal erbrochen? Nein. Übelkeit oder Erbrechen habe ich nicht, nein. Okay. Sie sagte nicht abgenommen, ja? Nein, also Gewicht ist Oder ungefähr gleich. zugenommen? Auch nicht, nein. Schlafen Sie gut? Ja, also ich habe nie gut geschlafen, aber es ist jetzt so wie immer. Also ich habe schon seit vielen Jahren habe ich immer Durchschlafstörungen, vielleicht auch, weil ich nachts aufstehen muss, aber das ist seit 20 Jahren unverändert. Ich würde sagen, normal. Okay. In Ordnung. Ich würde gerne mit Ihnen Ihre Vorerkrankungen sprechen. So, haben Sie chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, erhöhte Bluthochdruck. Blutwerte? Bluthochdruck habe ich, ja. Also da habe ich auch Medikamente, die ich einnehme wegen Bluthochdruck. Ich hatte mal vor na, ungefähr mal 10 Jahren hatte ich mal einen kleinen Schlaganfall gehabt, aber das hat sich jetzt alles wieder gebessert. Und ich hatte mal eine Operation von der Hüfte, da bin ich mal gestürzt, habe mir die Hüfte gebrochen, habe ich eine Prothese auf der linken Seite. Entschuldigung, Ja. bitte langsam sprechen und ich muss diese Informationen dokumentieren, okay? So, sie hat Bluthochdruck. Ja. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Oh, weiß ich nicht, schon viele Jahre. 20 Jahre bestimmt schon. 20, okay. So, nehmen Sie eine Medikamente gegen Bluthochdruck ein? Richtig, ja. Wie ist diese Name? Ist es? Warten Sie mal, ich packe meinen Zettel mal aus. Kann der Satan? Wie viel Milligramm das ist Warten das? Sie, na, 16 Milligramm steht drauf. Und so, vor 10 Jahren haben Sie Schlaganfall gehabt, ja? Richtig, ja. Haben Sie keine Bewegungseinschränkungen oder Nö, hat Fühl? sich wieder alles gebessert, ja. Okay. Gegen Schlaganfall nehmen Sie Medikamente ein? Ja, da habe ich Aspirin, nehme ich ein. Und dann habe ich noch so einen Cholesterinsenker bekommen damals. Den muss ich auch nehmen, jeden Abend. Wissen Sie diese Name? Ja, Konnten Sie sich? Atorvastatin, 20 Milligramm. Nehmen Sie am Abend oder Am Abend, ja. Abend? Einmal am Tag, ja? Ja, einmal abends, ja. Candesatan ist morgens, abends mit Morgens. Morgens eine nehme ich dann ein, ja. ASS haben Sie am Morgen oder Nehme ich wie morgens ein, ja. viel Milligramm? 100 Milligramm. 100. Nehmen Sie andere Medikamente ein? Sonst habe ich nichts Festes. Okay, andere Blutverdünner haben Sie Nein, habe ich nicht. genommen? No. So, und dann sagte Sie sagten Hüftgelenkoperationen, ja? Nach Sturz, ja. Wann war das? Oh, 8 Jahre vielleicht her. Okay. Das Operationen ist komplikationslos. Ja, komplikationslos, ja. Total Gelenk. Totalprothese, ja. Prothese, ja. Haben Sie andere Operationen gehabt? Blinddarm als Jugendlicher. Sonst keine. Okay. Rauchen Sie? Ich habe früher geraucht, aber schon lange aufgehört. Also ich habe Seit wann? seit Seit 25, 30 Jahren rauche ich nicht mehr. Da war ich ungefähr so 55 oder so. wann? Seit 30 Jahren Brauche ich alt? nicht mehr, ja. Okay. Damals rauchen Sie wie viel Also es Zigaretten? war mal ein Päckchen, dann war es mal zwischendurch, habe ich aufgehört und dann wieder angefangen. Also sagen wir mal, ich habe vielleicht so 30 Jahre geraucht ungefähr. Seit wann damals haben Sie geraucht? Und dann mit 20 angefangen und dann zwischendurch mal aufgehört bis 55. Also wie gesagt, ungefähr, würde ich sagen, wenn man es zusammenrechnet, vielleicht 30 Jahre. 30 Jahre. Zwei Packung am Tag, ja? Nein, nein, nein, nein. Eine Packung maximal, manchmal weniger. Ah, Um Himmels okay. Willen, nicht zwei Packungen. Oh, Entschuldigung. Trinken Sie Alkohol? Selten, nur wenn ich in Gesellschaft bin. Also gibt auch mal Monate, wo ich gar keinen Alkohol trinke. Also selten, würde ich sagen. Einmal am Monat, ja. Ja, wenn es sich ergibt, wenn ein Anlass da ist, ja. Kontaktieren Sie Drogen? Nein, mit Drogen habe ich nichts zu tun, Frau Doktor. Warum fragen Sie? Entschuldigung, bitte nehmen Sie persönlich. Das ist eine regelmäßige Frage. Muss ich jedem Patienten fragen muss. Auch 80-jährige Patienten fragen Sie nach Drogen. Gibt es so viele 80-Jährige, die Drogen nehmen, oder warum? Ja, aber Entschuldigung, ich muss Man weiß fragen. nicht. Sie haben recht. Man kann nie wissen, wer Drogen nimmt heutzutage. Stimmt. Okay. Und waren Sie im letzten Zeit im Ausland? Nein, ich war schon. Puh. Sehr, sehr lange nicht im Ausland. Ich war also immer in Deutschland hier. Okay, und haben Sie regelmäßig geimpft? Weiß ich nicht. Ich habe nur jetzt diese Corona-Impfung gehabt, dreimal, aber ansonsten die anderen Impfungen, muss ich sagen, weiß ich nicht genau. Gegen Grippe Grippe. habe ich nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich mich gedrückt vor der Grippeimpfung. Hat der Hausarzt zwar immer wieder angeboten, aber ich habe es eigentlich nie gemacht. Okay. Und Aber ab jetzt mache ich, Frau Doktor. wie bitte? Ab jetzt mache ich, weil ich so viele Infektionen hatte, mache ich ab jetzt. Nächsten Winter mache ich Grippeimpfung, habe ich mir vorgenommen. Das ist in Okay. Ordnung, was meinen Sie? Soll ich das machen? Ich glaube, Sie haben viele chronische Erkrankungen, Schlaganfall, haben Sie Bluthochdruck und Alter, haben Sie Risiken über Infektionen. So, ich schlage diese Grippe. Impfung geimpft, aber ja, das ist Chef. Sie sind Chef und ich schlage, aber Sie entscheiden. Okay, also Sie würden empfehlen, ne? Ja. Okay, aber nicht jetzt im Sommer oder jetzt auch im Sommer schon, oder soll ich das erst im Herbst, im Winter machen lassen? Im Eben. Herbst. Im Okay. Herbst besser, ja. Okay, gut. Werde ich machen, Frau Doktor. Danke für den Ratschlag. Okay, gut, schön. So, haben Sie, wie ist Ihr Familienstand? Ich Haben bin Sie verwitwet. verwitwet, okay. So, wo wohnen Sie? Ich wohne allein in meiner Wohnung. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei Kinder, die sind schon erwachsen und alle wohnen weit weg. Also wir sehen uns immer zu Weihnachten. Okay. Sind Sie gesund? Also, soweit ich weiß, ja, also keine schweren Krankheiten zumindest mal. Also, Okay. so definitiv weiß ich nicht. Haben Sie Geschwister? Ich hatte zwei Geschwister, die sind alle verstorben jetzt. Es tut mir leid. Wissen Sie, woran haben diese Geschwister gestorben? Also meine Schwester hatte Krebs, Brustkrebs, und dann habe ich noch einen älteren Bruder, der ist auch hat einen Schlaganfall gehabt. Dann war er Pflegefall und ist dann gestorben. Und haben Sie gegen etwas allergisch oder Unverträglichkeit? Ist mir nicht bekannt, Frau Doktor. Ahnung. So, Jetzt habe ich alle Frage, muss ich fragen, und haben Sie andere begleitende Symptome oder möchten Sie etwas fragen? Also, ich wollte noch erwähnen, das habe ich, hat der Hausarzt mich auch untersucht. Da habe ich bei der Untersuchung habe ich auch, wenn ich drücke auf der linken Seite im Bauch, habe ich ein bisschen Schmerzen, nicht aber Druckgefühl. Wenn ich da drauf taste, dann tut es vielleicht ein bisschen weh. Das hat er bei der Untersuchung festgestellt, der Hausarzt. Und das ist sonst, habe ich jetzt keine anderen Sachen, die mir einfallen, Frau Doktor. Was meinen Sie, muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann man die Sachen ambulant abklären? Das Hausarzt meinte, ich soll Sie fragen, er wusste jetzt nicht genau, was, ob ich jetzt da bleiben muss und hat gesagt, ich soll im Krankenhaus nachfragen. Okay, jetzt machen wir schon nur Anamnesegespräch. So, das ist so früh, sagen wir Diagnose, oder wollen wir im Ambulanten bleiben oder nicht? Gehen Sie nach Hause oder nicht? Wir wollen mit Ihnen körperliche Untersuchung machen, und dann ich spreche mit meinem Chef über Ihre Beschwerden, und dann entscheiden wir ambulanten oder in Haus gehen oder was, und das ist zu früh. So. Okay, also dann machen Sie erst Untersuchung und dann besprechen Sie mit dem Chef, ob ich dann da bleiben muss oder ob ich wieder nach Ja. Hause gehen kann. Okay, gut, dann machen wir das so. Da. Vielen Dank. Okay, danke schön. Ich denke, viele Fragen fällt. Deswegen frage unsere Kollegen. Und Kollegen, noch andere Fragen? Ja, Bitte. ich habe Fragen. Bitte, ja. Hallo, Herbert. Haben Sie Stöpfrost oder Nachtschweiß haben Sie. Die erste Frage war was? Nachtschweiß oder Stöpfrost? Schüttelfrost habe ich nicht, Nachtschweiß auch nicht, nein. Okay. Sie haben am Halsknoten gesagt. Haben Sie auch andere Körperteile Knoten? Also ich habe die Knoten gar nicht gemerkt. Der Hausarzt hat es bei Untersuchung festgestellt. Also ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Okay, danke. Haben Sie auch Völlegefühl? Völlegefühl? Ja. Kann ich so nicht sagen, nein. Andere Frage. Sie haben blaue Flecken. Ja. Diese blauen Flecken, alle Körper oder nur eine Körperteile? An verschiedene Stellen, also mal Beine, mal Arm, aber auch nicht überall. Also es jetzt hält sich in Grenzen. Okay, danke schön. Nicht Das so. war meine Alles Frage. klar. Ja, danke auch. Gute Frage. Noch andere Kollegen? Gut. Haben Sie in der letzten Zeit Ihr Gewicht merklich verändert? Hat sie gefragt, das war aber ohne große Änderung. Keine Änderung vom Gewicht. Okay. Sie haben gesagt, Fieber. Aktuell nicht, aber bei den Infektionen, die ich hatte, habe ich Fieber gehabt, ja. Ja, wie viele Monaten und wie lange dauert Ihre Fieber, und wie oft? Schwierig, weil ich hatte mehrere Infektionsepisoden gehabt und dann hatte ich immer wieder mal ein, zwei Tage Fieber vielleicht, ja. Aber nicht bei jeder Infektion, muss man auch dazu sagen, also sehr inkonstant. Wenn Sie zum Beispiel Alkoholkonsum, dann führt Ihre Hals ein bisschen Schmerzen. Hat er nicht gemerkt, nein. Nicht mehr. Okay. Und im Chat ist noch hier Gelbsucht, habe ich gesehen. Gelbsucht hat er nicht gehabt bisher. Weiß er nicht, hat er. Haben Sie ungewollt Bauchschmerzen oder Brustschmerzen oder? Ja, also nur wenn man diese linke Oberbauch hat, da Beschwerden, wenn man so ein bisschen drückt. Hausarzt bei der Untersuchung hat das festgestellt, dass er da Druckschmerz hat im linken Oberbauch. Sonst keine anderen Schmerzen. Okay. Bekommen Sie Luft schwer? Ja. Die Luft ist normal. Hat es nicht gemerkt, zumindest. Wir haben gesagt, Ihr Hausarzt eine Ja. Laboranalyse Ja. durchgeführt. Haben Sie Ihre Laborergebnisse dabei oder? Ja, Anämie hat er von 9,5. Thrombozyten sind bei 90.000, Leukozyten bei 20.000. Dankeschön. Ich denke, jetzt alle Fragen gestellt. Können Okay. wir das Gespräch anfangen, hocam? Ja, können wir gemacht, ja. Sema? Bitte schön. Okay. Guten Tag, Herr Doktor. Ich würde gerne, Oberarzt. Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Doktor, Kollegin. Heute habe ich eine neue Patientin, und ich würde gerne mit Ihnen über meine Patientin gesprechen und vorstellen, haben Sie Zeit für mich? Ja, bitte, können wir gerne machen. Herr Berthold Brecht ist 80-jähriger Patient. Geboren am 5. Brauche ich 19. nicht. 80 Jahre reicht mir, Frau Doktor. Ich brauche die Geburtsdaten von Patienten nicht. Oh, okay. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Informationen. Sie wissen, wir haben wenig Zeit und versuchen Sie es so kompakt wie möglich mir vorzustellen. Okay. Heute hat er in Hausarzt gegangen und er hat seit halben Jahr Schwäche und die in diesem Zeit so drei oder viermal Infektionen gehabt und Hausarzt gesagt, er hat im große Lymphknoten und beide Seite Hals, im Hals beidseits. Okay. Haben Sie ihn nachuntersucht? Haben Sie die Lymphknoten auch getastet? Sie haben untersucht, ja. Wie sind die? Können Sie die beschreiben, die Lymphknoten? Erzählen Sie irgendwas. Das Lymphknoten ist Welche Region ungefähr? Welche? Ja, welche Region? Submandibulär, submental, Supraklavikulär hat er beidseits. und zervikal auch, ne? Haben Sie getastet, zervikal. Ja, und cervical. Kurz. Wie groß sind die Lymphknoten ungefähr? Ungefähr 2 cm. Was immer ganz gut ist, wenn man das mit so bestimmten Angaben. 2 Zentimeter ist mir schwer vorstellbar. Man sagt immer irgendwie Kirschgroß, Walnuss groß, Tennisball groß, so, ja. Wie groß würden Sie beschreiben? Wie Linden, Linden, was sind Linden? ich würde sagen, Magic, aber Okay, die waren 2 Zentimeter ist ein bisschen groß für Linsen. Linsen, ja. 2 Zentimeter ist so ungefähr, ja, ich würde sagen, fast Walnuss groß, ne? 2 Zentimeter, kleine Walnuss. Oder hocam, Bitte. Lymphknoten ist schmerzlos. Das kommt noch, Sie sind zu schnell. Ich wollte erstmal die Größe. Aber Verschiedene Aspekte müssen wir besprechen. Ja. Also erstens Größe. Am ja. besten, wenn Sie mit so, Sie können 2 Zentimeter ist korrekt, Ja. ist keine Frage, aber Sie können schreiben zum Beispiel Kirschgroß oder Linsengroß oder Tennisball groß oder Tischtennisball groß zum Beispiel auch. Das ist immer ganz zum visuellen Vorstellen. Und jetzt kommt die weitere Frage. O da Bizim die Lymphknoten ist verschiebbar, deswegen richtig. ich habe nicht messen. Ich kann nicht gemessen. Nein, das stimmt nicht. Wenn Lymphknoten, wenn man tasten kann, verschieben sind, kann man trotzdem messen, die Größe, kann man angeben. Kann ja sein, hier, und Sie können verschieben. Dann können Sie die Größe angeben. Sagen Sie, walnussgroß Lymphknoten verbacken oder gut verschieblich? Okay. Gut verschieblich, also gut verschieblich sind Sie. Und dann noch eine Angabe müssen Sie machen bei der Körperversion, ob Sie schmerzhaft sind oder nicht schmerzhaft. Ja? Das sind Ja. Angaben, die wichtig sind. Also Größe, Verschieblichkeit und schmerzhaft. Das sind so Informationen, die ganz gut sind bei der Körperuntersuchung. Ja. Verschieblich, nicht verschiebbar, sondern verschieblich. Beschäftigt, ja. Genau. Okay, also haben wir untersucht, beidseits Lymphknoten, verschieblich, nicht druckdolent, ja? Nicht Nicht doktorand. schmerzhaft. Nicht schmerzhaft. Okay. Okay. Er hat auch Juckreiz und Blauflecken, andere viele verschiedene Körperteile. Blauflecken, was bedeutet? Wie bitte? Fachbegriff für Blauflecken, will Herr Kollege hören? Wie bitte? Ich Er kann nicht. wollte einen Fachbegriff hören für blaue Flecken, glaube ich. Hämatome? Ja, oder? Was kann man noch sagen? Ekchymose? Zum Ekchymose. Beispiel, genau. Wenn so Hauteinblutungen sind, genau. Okay, ja. Bitte erzählen Sie weiter, ja. Und Hausarzt, seine Hausarzt hat Blutabnahme gehabt und das steht Anämie und Thrombozytopenie und sie hat auch, er hat auch Verstopfung. Leukozytose, aber Ja, Leistungsdose, ja. Leukostose und er hat keine Fieber, keine Schlafstörungen und keine Wasserlassenprobleme. An Vorerkrankungen hat er Nein, erstmal Begleitsymptome, alles sagen. Begleitsymptome. Ja. Was fehlt noch? Er hat gesagt, wenn er Drücken hat im Magenbereich, er hat Druckschmerzen. Genau, Druckschmerzen, linke Oberbauch, hat er gesagt, ja, also direkt bei Hausarzt, ja, richtig, ja. Pruritis haben wir gesagt. Hat sie gesagt, Juckreiz, ja. Juckreiz, ja. Und vor Erkrankungen hat Ja. er Bluthochdruck seit 20 Jahre alt gegen Seit 20 Jahren. seit 20 Jahren. Und gegen Hypertonie, Arterialhypertonie hat nimmt er Candesartan einmal am Tag ein und vor 10 Jahren hat er Schlaganfall gehabt, aber zurzeit ohne pathologische Befunde hat er. Hocam, Schlaganfall, was bedeutet auf Lateinisch? Apoplex. Ja, apoplektische Insult, Apoplexia, Apoplex. Zerebralischämie, wie auch immer. Cerebralchemie, ja. Und er hat gesagt, Prostate Ergrößerung oder Genau. Ja. Ergrößerung und Vergrößerung, ja. Vergrößerung. Vergrößerung, aber müssen wir benim Prostatik sagen hocam? Wäre besser, ja. Oder BPH. Prostata-Hypoplasie. Benigne Prostatoplasie, ja, wird meistens mit BPH abgekreuzt manchmal in den Arztbriefen. Und wegen Prostata Vergrößerung hat er zweimal Nacht, zweimal Nokturie. Vor 8 Jahren hat er total Endoprothese Femur operiert. Hüfte oder Coxa hocam. Rechts oder links? Hüfte. Hüfte. Hüfte. Aber rechts oder links? Wo hat er gesagt? Ich glaube, rechts hat er gesagt. Ja, rechts. Hüfte rechts. Weswegen? Kannst du nachgucken, traumatische Hüftkopffraktur. Oder Schenkel. Traumatische Schenkelhalsfraktur, kann man sagen. Okay. Als Klingt Juden. nach Hüftdepp-Anlage, aber stand nach traumatischer Schenkelhalsfraktur, ja. Okay. Als Jugend hat er Appendektomie. Als Jugendlicher, ja, hat er Appendektomie, ja. Als Jugendlicher. Zurzeit hat er nichts rauchen, aber seit 30 Jahren eine Packung am Tag hat er geraucht. Trinke er selten Alkohol, einmal am Monat. Er hat keine Drogen kontaktieren. Drogenkontakt oder Drogenkonsum, ja. Zum Rauchen können Sie sagen, er ist Ex-Raucher seit 25 bis 30 Jahren und davor ungefähr 30 Pack Years. Ja, So okay. zusammenfassen, ja. Er hat verwitwet und Er drei. ist verwitwet. Er ist verwitwet und er hat drei Kinder. Sie sind gesund. Er hat zwei Geschwister. Seine Schwester hat gegen Brustmammakarzinom gestorben Ja. und sein Bruder hat gegen Apoplex gestorben. Keine bekannte allergische hat er. Keine Allergien, ja. Keine Allergie. Und dreimal Covid-19 hat er geimpft, aber hat er keine Grippe, gegen Grippe, keine Influenza-Impfung, keine Influenza-Impfung. Influenza-Impfung gehabt. Hat er nicht gehabt, okay. Gut. Das Ja. war's. Haben Sie den Patienten gefragt, was er beruflich macht oder gemacht hat? Keine. Ich glaube Rentner. Ist Rentner, ja. Und was hat er früher gemacht? Er hat als Chemiefacharbeiter bei den Farbwerken in Frankfurt-Höchst gearbeitet. Aha. Okay. Habe ich eingefallen, habe ich als Notiz hier unten gehabt, ich habe auch vergessen zu fragen, aber das würden Sie noch fragen. Gut, dann haben wir eine Vorstellung, die ist komplett. Ja, was machen Sie mit dem Patienten? Wir würden erstmal körperliche Untersuchungen Haben Sie machen, gemacht schon? Ja. ja, und ich empfehle diese Patientin Koloskopie Warum? und was und gegen diese Unterbauchschmerzen Oberbauch und hat er aber. Oberbauch. Oberbauchschmerzen, Ultraschall. Was vermuten Sie als Ursache für die Oberbauchbeschwerden? Klinische und anamnestische Dinge würde ich sagen, Das ist eine onkologische Diagnose gehabt. Okay. Und Woran denken Sie da? An welche onkologische Erkrankung oder Diagnose? Magen, Gastro. Ja, könnte sein. Was kann noch sein? Und Rektosigmoido. Macht das Rektum, Karzinom oft Lymphknotenmetastase am Hals? Sehr selten eigentlich, gell? Also Ja. Magenkarzinom vielleicht schon mal, aber auch eher supraklavikulär. Aber woran denken Sie noch, wenn er Lymphknoten hat? Ist infektanfällig, wie wir rausgehört haben, gell? Hat allgemeine Schwäche, vielleicht auch Anämie bedingt kann auch sein, hat Blutbildveränderungen, woran denken Sie noch? Leukämie. Ja, und welche in dem Alter? Was ist häufig in dem Alter? Also häufig bei den anderen? Chronische Myelo. Na, die lymphatische. Chronisch-lymphatische Leukämie ist häufiger dann, ja? Ja. Also es ist praktisch nicht, weil es ist ein Non-Hodgkin-Lymphom vom Typ der CLL. Also in dem Alter ist es häufiger dann, ja, als alle anderen Diagnosen, ja. Und diese Oberbauchbeschwerden, linke Oberbauch, worauf sind die dann zurückzuführen, wenn Sie den Verdacht haben, dass es eine chronisch-lymphatische Leukämie ist? Was könnte dahinter sich verstecken? Was könnte Schmerzen oder Beschwerden im linken Oberbauch verursachen? Gastritis. Hat jemand schon in den Chat geschrieben, habe ich gesehen, gell? Ja, was ist denn im linken Oberbauch? Welche Organe sind im linken Oberbauch? Magen. Ja, was noch? Unsere Kollegen schreiben aber nicht Schiffrin. Bitte? Milz. Milz, ja. Eine Splenomegalie, könnte Beschwerden machen. Das ist bei chronisch-lymphatischer Leukämie oft auch vorhanden, ja. Kann man manchmal sich auch klinisch untersuchen. Deswegen Ultraschall würde man auf jeden Fall bei dem Patienten machen, richtig, ja. Gut, also ist Ihre Verdachtsdiagnose ist jetzt chronisch-lymphatische Leukämie. Deswegen würde ich jetzt die Koloskopie nicht unbedingt an erster Stelle machen. Kann man sicherlich noch im Verlauf machen, aber nicht an erster Stelle. Was würden Sie an erster Stelle machen bei dem Patienten? Erste ist so Ultraschall, Ja, ja. haben Sie Splenomegalie gesehen und auch Lymphknoten im Bauch ein bisschen, paraaortal, ja. Was machen Sie weiter? Und ich würde sagen, PET-CT oder Das ist ein bisschen, in Deutschland macht man nicht so gern. Das können Sie in der Türkei machen, da kriegt jeder das CT, aber nicht in Deutschland. Normalerweise ist es so, dass man, Sie haben zwar Laborwerte vom Hausarzt bekommen, aber Sie machen selbst nochmal ein Labor, nochmal ein Blutbild. Und was machen Sie noch, wenn Sie Blutbild machen, wenn er schon Anämie, Thrombozytopenie und Leukozytose hat? Was machen Sie, um das Blutbild nochmal näher zu untersuchen? Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, was möchten Sie sehen am Blutbild? Die mikroskopieren das, einen Blutausstrich machen Sie. Wir müssen auf jeden Fall Mikroskopieren, ja. welche Stück, Hocam? Bitte Blutausstrich. Ja, Blut. Blutausstrich machen. Ja, Blutaufstrich machen. Ja, Peri Blutausstrich machen. yayma demek değil mi hocam? Ja, Blutaufstrich. immer, evet. Blutausstrich. Einen peripheren Blutausstrich, also vom Blutaufstrich. Ausstrich, Blutausstrich. Und dann kann man schon manchmal so typische Veränderungen sehen für CLL. Aber das ist Detail will ich jetzt nicht wissen. Das ist so speziell. Okay, dann haben Sie Blut abgenommen und Ultraschall gemacht. Und was machen Sie als nächstes? Biopsie Was? mit Lymphknoten. Könnte man machen, ja. Besser ist, wenn man einen gesamten Lymphknoten rausnimmt. Das ist immer besser für den Pathologen, eine Diagnose zu stellen, ja. Also eine Lymphknotenexzipation kann man machen, wenn es nicht ganz klar ist. Aber manchmal ist die Diagnose von dem Blutausstrich schon sehr, sehr, sehr suggestiv auf die Diagnose. Es gibt noch eine spezielle Untersuchung, die man an den Blutzellen machen kann, neben dem Aufstrich. Das ist jetzt spezielle Hämatologie, aber es gibt so eine, nennt sich Immunphänotypisierung, Faxanalyse. Da kann man die Leukozyten, die vermehrt sind, typisieren. Da kann man schon daraus die Diagnose stellen, häufig. Ja, aber Lymphknoten wären eine Option, wenn sie nicht ganz sicher sind, dann Lymphknotenbiopsie oder Extirpation. Und was immer auch dazugehört, hat jemand auch schon im Chat geschrieben. Bei einer Verdachtsdiagnose Leukämie muss man noch was machen oder macht man was noch? Eine Knochenmarkspunktion, ja? Beckenkanalpunktion, Knochenmarkspunktion, ja. Genau. Das wären die Untersuchungen, die man machen würde, um die Verdachtsdiagnose abzuklären, ja. Gut, okay. Und lassen Sie den Patienten nach Hause oder muss er stationär bleiben jetzt? Stationäre Behandlung. Warum? Sie haben die Station ist voll, Notaufnahme ist voll und keine Betten. Was machen Sie? Denken Sie an die Diagnose. Wie heißt die Diagnose bei ihm? Diese Leukämie-Diagnose, ich Ja, glaube. welche Diagnose ist, wie heißt die Diagnose nochmal, die wir jetzt als Verdachtsdiagnose haben? Sagen Sie nochmal. CLL steht für was? CLL. Können Sie wieder? CLL, wofür ist das die Abkürzung? CLL. Oder wie mein russischer Kollege sagt, ne, CLL. Chronisch lymphatische Leukämie. Und Chronisch. lymphatische Leukämie. Und dann dieser Begriff chronisch sagt schon ziemlich viel. Es ist zwar nicht immer zutreffend, aber chronisch heißt, dass es nicht akut ist, ja. Und dann können Sie den Patienten auch, wenn er jetzt keine anderen Symptome hat, auch ambulant abklären. Also Sie können ihn nach Hause lassen. Und dann extra nochmal einbestellen zu einer Biopsie oder einer Knochenmarkspunktion. Je nachdem, wie er klinisch ist natürlich. Wenn er jetzt instabil ist oder andere Probleme, dann würden Sie stationär aufnehmen. Aber so eine Diagnose könnte man auch ambulant abklären. Ja. Ja. Gut. Also gerade wenn Sie keine Betten haben, schicken Welche Sie nach Hause. Differentialdiagnose könnten wir denken? Also das Magenkarzinom ist eine gute Differentialdiagnose, ja. Andere, aber bei der Ja, Lymphknotenschwellung, gibt es andere noch, ja. Was können wir noch als Diagnose? welche? Frau Doktor, welche Differentialdiagnosen müssen Sie noch im Kopf haben? Lungenkarzinom oder? Könnte auch sein. Dafür hat er jetzt ein bisschen wenig pulmonale Symptome, aber kann trotzdem mal sein, haben Sie recht, ja. Aber keine pulmonäre Symptome, Hat er nicht, ne? Husten, Auswurf. Hat er nicht, ne? Ja. Also, ich habe jetzt im Chat gelesen, Hodgkin-Lymphom, ja, ist also die ganze, sage ich mal, Symptomkomplex um die Lymphome ist klar als Differentialdiagnose. Aber außerhalb davon würde ich noch eine Sache im Kopf haben, auch wenn der jetzt 80 Jahre alt wäre, muss man im Hinterkopf haben, dass es zum Beispiel auch eine infektiöse Ursache haben kann, ja, also zum Beispiel Virusinfektion, ja, können das mal machen. Und auch mal HIV, ja. Welche Virusinfektion? AIDS, Ja, HIV zum Beispiel, ich meine, er ist 80 Jahre alt, aber Sie haben nicht gefragt, wie HIV, er. Tuberkulose oder? Tuberkulose wäre eine Sache, klar. Absolut. Keine Lungensymptome, deswegen berufliche. Gibt es ja mal selten, dass ein Patient nur Lymphknotentuberkulose hat. Gibt es ja, gell? Kann Ja, mal sein, ja. kann man sagen. Also die infektiösen Ursachen einer Lymphadenopathie kann man sagen, insgesamt, ja. Virus oder bakteriell kann auch mal sein. Bakteriell ist meistens dann eher schmerzhaft, muss man sagen, ja. Ja. Aber es gibt ja alles in der Medizin, deswegen. Das würde ich als Differentialdiagnose sagen, ja. Also EBV, da ist er zu alt dafür, aber wer weiß, kann ja manchmal sein, ja. Nein, Fieber gibt es undulierende Fieber. Der Patient hat gesagt, aber nicht deutlich. Inkonstant, das war immer wieder mal bei Infektionen, Ja, vermutlich, ja. bei der Infektion. Ja, Und genau. deswegen denken wir, der Patient hat undulierende Fieber, hocam. Also undulierend würde ich es nicht bezeichnen, weil undulierend heißt trotzdem nochmal, dass es wiederkommt. Das ist bei ihm jetzt nicht ganz klar, weil er hatte mehrere Infektionen gehabt. Das ist ja typisch bei der CLL, dass die Patienten mehrere Infektionen haben. Und dann kann es bei Infektionen immer wieder mal zu Fieber kommen. Würde ich jetzt als inkonstant intermittierendes Fieber mal infektassoziiert beschreiben, ja. Warum hat er denn so viele Infektionen bei dieser Diagnose, Frau Doktor, bei CLL? Warum haben die so viele Infektionen? Ist das typisch für die Krankheit? Ja. Immunsuppression hat er Warum? gesagt, hat er, ich glaube, wenn hat man Karzinom, hat man Immunsuppression, Richtig, ja. so wegen Immunsuppression und wegen keine Influenza. Impfung kann Impfung. sein. Aber es gibt, also Sie haben recht, Infektanfälligkeit kann bei vielen Karzinomen sein, aber es gibt ein spezielles Problem bei CLL, warum die so Infektionen bekommen. Wissen Sie das? Das ist typisch für CLL-Patienten. Was für ein Problem haben die? Leukozytwerte. Ja, Leukozyten sind hoch und davon sind die Leukozyten sind aber alles ja, Leukämiezellen. Die funktionieren nicht so wie normale, ja? Und was ist das Problem dann, wenn die Leukozyten allgemein nicht funktionieren oder Lymphozyten nicht funktionieren? Was kann es da geben? Neutropenie kann mal eine Ursache sein, aber es gibt noch ein zweites Problem, warum Infektionen entstehen. Denken Sie, und was machen denn Lymphozyten im Körper? Vor allen Dingen B-Zellen. Was machen die? B-Lymphozyten. Wegen Keime Ja. hat Leukozyten Also dieser Patient hat Leukozytose wegen seiner Leukämie. Also wenn Sie ein Differentialblutbild machen, dann sehen Sie, dass von diesen 20.000 Leukozyten 18.000 Lymphozyten sind, ja? Was nicht normal ist. Normalerweise immer die Neutrophilen oder Granulozyten sind ja 70%. Bei ihm ist es andersrum. Aber diese Lymphozyten, die funktionieren nicht wie normale Lymphozyten. Was machen denn Lymphozyten, B-Lymphozyten? Was für eine Aufgabe haben die denn hauptsächlich, die B-Lymphozyten? Humoralimmunität. Ja, was heißt das? Das heißt, Keine Antikörper herstellen. Richtig, die haben ein Antikörpermangelsyndrom, ja, weil die nicht normale B-Lymphozyten haben, die Antikörper bilden können. Das ist einer der Gründe für die Vorinfektanfälligkeit bei CLL-Patienten, richtig, ja. Das wollte ich hören von Ihnen, ja. Also Antikörpermangelsyndrom. Okay. Haben wir die wichtigsten Sachen besprochen? Was Ja. sagt der Moderator? Ich denke, ich bin gespannt. Aber ich wollte Ihnen diese Brief in diesen Brief bitte können Sie schreiben, Einen Brief schreiben. Brief schreiben. Dann fasse ich mal zusammen. Also Herr Brecht, ein 80-jähriger Patient, hat sich vorgestellt in unserer Ambulanz mit seit mehreren Monaten bestechender Schwäche, Leistungsminderung. Des Weiteren seit einigen Wochen bestehendem Juckreiz und Lymphknotenvergrößerung zervikal, die vom Hausarzt festgestellt worden sind. Des Weiteren berichtet der Patient, dass er häufiger blaue Flecken, Ekchymosen hat und in den letzten Monaten rezidivierende Infekte erlebt hat. Mindestens 3 bis 4 Mal grippale Infekte. Und weiterhin berichtet er, dass er bei Druck, vor allem bei der Untersuchung beim Hausarzt, Schmerzen im linken Oberbauch hat. Ein weiteres Nebensymptom war eine Veränderung des Stuhlverhaltens, eher in Richtung Obstipation. An Vorerkrankungen sind festzuhalten eine arterielle Hypertonie, Zustand nach apoplektischem Insult vor 10 Jahren, eine Hüft-TEP bei Zustand nach traumatischer Schenkelhalsfraktur und Zustand nach Appendektomie als Jugendlicher. Die Medikamenten sind wie folgt, können Sie sich überlegen, wie es aussieht. Des Weiteren berichtet der Patient über Exnikotinkonsum seit 25 Jahren abstinent, davor etwa 30 Beck-Years, selten oder gelegentlicher Alkoholkonsum, Patient ist verwitwet, lebt alleine, hat drei erwachsene Kinder, die unregelmäßig Kontakt zu ihm haben. Und von der beruflichen Anamnese ist vielleicht zu erwähnen, dass der Patient lange Zeit als Chemiefacharbeiter bei den Farbwerken in Frankfurt-Höchst beschäftigt war. Und nach entsprechender Diagnostik, Blutuntersuchung, Immunphänotypisierung, Faxanalyse, Knochenmarkspunktion, Ultraschalluntersuchung haben wir die Diagnose einer chronisch-lymphatischen Leukämie im Stadium Binet C festgestellt. Das haben wir jetzt übersprungen. Können Sie nochmal nachlesen, was die Binet-Stadien sind? Und würden jetzt noch weitere Ergebnisse der Knochenmarkspunktion, vor allen Dingen der Chromosomuntersuchung abwarten, um eine spezifische Therapie mit dem Patienten zu besprechen. Reicht das so aus? Danke. Ja.